Lucky und Fred. Und hier ist der neue Podcast von Lucky und Fred. Eine besonders gute Nachricht dabei ist, der Lucky ist mit dabei. Hallo, ja. Hallo Lucky. Hallo Fred. Du hast ja Sachen gemacht. Ja. Naja, Sachen ist nicht ganz richtig. Hat alles wieder ein bisschen länger gedauert hier. Ja, ich bekomme eine schöne Rente, weil der Lucky mit seiner Liebsten Dinge tut, über die es hier kein Wort zu verlieren gilt. Aber am Ende ist ein munterer kleiner Steuerzahler dabei herausgekommen. Genau. Wie schön. Ja. Deswegen warst du lange nicht da. Genau. Ich musste zu Hause ein bisschen Windeln wechseln und Baby angucken. Aber auch beim Kind, oder? Und jetzt können wir wieder podcasten. Wir bitten uns, das nachzusehen. Es ist nicht so, dass ihr und sie uns nicht gefehlt hätten. Nee, genau. Es tat mir auch ein bisschen leid. Ein bisschen. Du musst mir jetzt gleich so ein bisschen erklären, worüber wir hier reden, weil ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Also ehrlich gesagt, das Interesse an Nachrichten lässt auch extrem nach, so von einem Tag auf den anderen. Das kann man auch völlig ohne Kinderkriegen hinkriegen. Auf der Vorderbühne, da wo politisches Volkstheater geboten wird, sowas wie Maut oder so, war total viel los. Und außerdem ja Fußball, ach, ist alles schon lange her. Dieses Sommerloch gibt es gar nicht mehr, ne? Nee, da ist jetzt die Maut drin und da auf den Klugscheißer-Wissenschaftsseiten Galileo, Spiegel Wissen, Peter Moosleitners interessantes Magazin, da ist ja Nessie im Prinzip noch das wissenschaftlich Relevanteste. Weißt du eigentlich, dass Peter Moosleitner gar nicht Peter Moosleitner heißt? Nein, wie heißt denn Peter Moosleitner in Wirklichkeit? Das müsste ich jetzt kurz googeln, kann ich aber natürlich gerne machen. Nö. Sag mal was Politisches, Lukas. Was macht eigentlich Jockel Gauck? Er war ja jetzt mit Hollande aus Anlass des von 100 Mal Erster Weltkrieg und immer noch nicht gewonnen, muss man aus deutscher Sicht ja auch mal sagen, hat er doch noch mal eher kritisch sich gegenüber Kriegen geäußert, war zwischendurch in Norwegen und weil man ihn in Norwegen offenbar nichts Interessantes gefragt hat, hat er gesagt, es müssten aber die Deutschen auch mal wieder im Äußersten, also man dürfte das nicht ausschließen, Verantwortung übernehmen. Das ist, ich würde es gerne mal im Krimi sehen, wenn die Leiche gefunden wird und hat drei Löcher in der Stirn und der Kommissar sagt, es sieht aber aus, als hätte hier jemand Verantwortung übernommen. Also Schwurbelsprech von unserem Bundesjockel, dem geföhnten Dompfaff, wie ich nicht müde werde, ihn zu belobigen. Mir ist übrigens aufgefallen, ne? Hier Gauck, Jürgen Fliege, ja? Peter Hane, Peter Hinze. Heißen alle Jürgen mit Vornamen? Nee, haben alle Theologie studiert. Ja. Heiner Geißler war sogar bei den Jesuiten eingesperrt. Ist trotzdem was draus geworden. Okay. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, das Theologiestudium generell... Ich hänge der Verschwörungstheorie an, dass Günther Gauch und Günther Jauch eine Person sind. Und dass demnächst auch im Zuge des Audience Flow praktisch um 20 Uhr am Sonntag in der ARD Günther Gauch die Moderation übernimmt. Durch den Tatort ermittelt, da 5 Leute festnimmt und die müssen anschließend in die Runde und erklären, wer es war. Das ist, hättest du vom Audience Flow praktisch ab 20 Uhr 100 Millionen Zuschauer. Und nicht wie das ZDF, das in der Sendung Unsere Drittbesten gefuscht hat. Ja. In deiner Abwesenheit. Du kannst nicht überall sein, Lucky. Hast du es gesehen? Ich habe natürlich beide Abende nicht vor dem Fernseher verbracht. Ja, dann sei doch ruhig. Du hast es nicht mal gesehen und willst dich hier aufregen. Johannes B. Kerner. Das ist eine andere Formulierung für ich rege mich auf. Johannes B. Kerner ist nach einer Irrfahrt, wo er bei Sat.1 Günther Jauch werden sollte, sprich wie viele Sender, die nicht RTL heißen, gibt es in der Branche eine große Sehnsucht nach. Wir hätten auch gerne so ein Stern-TV, bis auf RTL, das Stern-TV gelegentlich aus medienpolitischen Gründen rausschmeißt. Das ist völlig schief gegangen bei Sat.1 und er ist zurückgeholt worden zum ZDF. Daneben ist Wetten, dass implodiert. Daneben ist Herr Pilawa, man moderiert jetzt auch wieder beim ZDF. Daneben ist Pilawa ist zur ARD ist weggegangen. Der war kurzzeitig, Pilawa war kurzzeitig beim ZDF, um Wetten, dass in der Nachfolge von Thomas Gottschalk zu übernehmen, was dann nie passiert ist. Mhm. Außer Herrn Pilawa ist auch Dalli Dalli zur ARD gegangen, unter falschem Namen, während Herr Rach von RTL zum ZDF gegangen ist und da nicht wirklich funktioniert hat. Also ein großer Eimer Gehacktes in der Unterhaltungsabteilung des ZDF. Und da hat man dann gesagt, das Einzige, wofür der Olli Fuchs garantiert nichts kann, ist, dass irgendeine Halbabteilungsleiterin bei Deutschlands Beste betrogen hat. Und wenn er da nichts für kann, nachweislich nichts für kann, dann feuern wir ihn. Also das ZDF hatte diese Sendung Deutschlands Beste, wo man jetzt schon aus Prinzip sagen könnte, wie vergleiche ich Angela Merkel und Sophie Scholl? Da war so ein Nobelpreisträger dabei, den kannte ich nicht, auf Platz 17. Damit endet das Elend des ZDF ja nicht, sondern damit hat es eigentlich angefangen. Also um hier die große Fußballerweisheit von Andreas Brehme zu zitieren, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Erst habe ich kein Glück und da haben wir auch noch Pech. Jürgen Wegmann. Ging es ja dann spontan weiter. Das ZDF hat sich in einer Halbzeitschalte des Fußballspiels Deutschland gegen Brasilien, 7:1, die Älteren werden sich erinnern, hat quasi fließend geschaltet aus dem Gazastreifen vors Stadion. Eine etwas unglückliche Situation. Etwas merkwürdig, hat sich am nächsten Tag so halb dafür entschuldigt und gleichzeitig gefeiert, dass sensationelle Einschaltquoten in ihrer Heute-Journal-Ausgabe waren. Ja, der die Rundfunkrettin mit 2 T, nee, mit einem schreibt man, ich weiß es nicht. Bin immer unsicher, wenn ich ihre Statements lese. Das WDR kämpft ja dafür, dass angefangen von Boxen die öffentlich-rechtlichen Sender sich beim Sport zunehmend raushalten sollen. Das ist ja immer so eine Mischkalkulation, genau das, was da passiert ist beim ZDF, dass du halt dir das geile Zeug ins Schaufenster legst, damit die Leute auch das eingetrocknete Vollkornbrot aus dem Regal dann mitnehmen. Also Fußball sagen, ist das falsch? Soll man dann in der Halbzeitpause sagen, in Israel ist alles dufte, Leute, wir wollen euch die Stimmung nicht verderben? Die ARD hat diesen Spagat besser hingekriegt. Die haben auch in ihrer Fußballberichterstattung, zum Beispiel beim Spiel Nigeria gegen Iran, mal kurz die Abrisse der politischen Situation in beiden Ländern gebracht, was man mal machen kann in so einer Fußballberichterstattung. Kommt sehr aufs Spiel an. Ja, also Nigeria gegen Iran ist jetzt auch generell wahrscheinlich eher so was für Spezialinteressierte. Man scheut das Wort Feinschmecker. Um das nochmal aufzugreifen, das ZDF, da lief es ja dann auch super weiter. Udo van Kampen hat der Kanzlerin ein Ständchen gesungen. Mhm. Und dann gab es neulich noch im Heute-Journal ein falsch zugeordnetes Zitat, was direkt große Verschwörungstheorien aufgerufen hat. Was war das? Es gab ein Interview mit einer Bürgerin aus Luhansk und sie sagt im Originalton den Satz, geht weg von uns, lasst uns unsere Kinder in Frieden großziehen. Und das ZDF hat im Overdub drüber gesagt, merkt ihr mein Gesicht, Poroschenko? Und das gab jetzt Verschwörungstheorien, dass hier falsch gearbeitet wurde und hier Stimmung gemacht würde und sowas. Das Problem ist wohl, dass sie beide Sätze gesagt hat und man dann einfach so beim Zusammenschneiden des Materials den falschen Originalsatz mit der dann falschen Übersetzung, also so überkreuzt quasi, zusammengebaut hat. Das war vorher schon ziemlich ein Rummel, weil unter anderem das ZDF sich bei einem Bewegtbilddienstleister in der Ukraine bedient hat, hinter dem tatsächlich das Propagandaministerium der Ukraine und nicht nur der Ukraine steht. Also das hat man ja oft in solchen Situationen. Um dich nicht mit der Binse zu langweilen, im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit. Vielleicht redet man so viel über das ZDF, weil die ARD so langweilig ist. Ich meine, die machen ja wenigstens noch irgendwas. Wenn du an Slomka-Interview mit Gabriel denkst oder Kleber mit Seehofer oder so, die haben ja wenigstens Stimmung in der Bude. Bei der ARD ist es ja langsam doch so eine schleichende Verbeamtung, auch wenn das neue Tagesthemenstudio sehr schön ist. Ja. Und nicht virtuell. Ja, das möchte ich immer wieder betonen. Ja. Jeden Abend, wenn ich die Tagesschau gucke, denke ich, schönes Studio. Ja, ja. Fast so schön wie unseres. Vielleicht sollten sie einfach nur das Studio zeigen. Also, man könnte aus dem Studio ja vielleicht einfach ein paar bessere Nachrichten einfach oder, mal vorlesen. Oder auch ein Europapark Rust, der ja nach dem Kremlflieger Matthias Rust benannt ist und wo Gazprom jetzt ein Frühlingsfest veranstaltet. Und es kommt die komplette Mannschaft von Schalke 04. So viele Gründe auf einmal, um nicht hinzufahren. Weltgeschehen. Israel, Gazastreifen. Müssen wir darüber auch noch reden? Nein, ich hab ehrlich gesagt, glaube ich, sowas wie eine Hornhaut auf meiner Zunge, weil ich mir da so oft drauf gebissen habe. Nachdem ich an verschiedenen Debatten, etwa der um Jakob Augstein letztes Jahr, als irgendein irrer Querulant Augstein zum Antisemiten stempeln wollte, weil er sich kritisch über die israelische Politik geäußert hatte, ich tue mich da schwer. Ich ziehe jetzt tatsächlich die Joker-Karte, die in meinem Falle heißt die Gnade der frühen Geburt. Mein Vater war noch in der Hitlerjugend, mein Großvater war in der Partei. Ich bin der allerletzte unter, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Erdenbürgern, der Israel Ratschläge geben sollte. Es sind im Zuge dieser Kampfhandlungen inzwischen 8 UN-Schulen bombardiert worden. Das geht nicht. Ein amerikanischer Kommentator bemerkte süffisant in der sehr, sehr guten Bitte, bitte beachten, das ist das neue heiße Ding nach der Daily Show. Last Week Today. Last Week Tonight mit John Oliver. Grandios, oder? Ja. Und John Oliver sagte, ja, die israelische Armee sagt ja vorher immer, bitte evakuieren, geht da weg. Wie soll man das machen bei einem Land, das 3 Kilometer breit ist? Das sind solche Fakten, darf ich dann trotz meiner Erblast aussprechen. Nikolaus Fest hat ja noch eine Festschrift in der Bild am Sonntag abgegeben gegen den Islam, die dann prompt offiziell offiziös, also die irgendwie kassiert wurde von Kai Diekmann im Namen von Gott, Allah und Friede Springer. Ja, wobei, ist es nicht so, als würde Watzke für den BVB sagen, was Schalke da gemacht hat, finde ich nicht gut? Also das sind ja Schwesterzeitungen. Ich finde, wir müssen alles, was Nikolaus heißt und mit Springer irgendwie zu tun hat, macht Ärger. So hat der Spiegel auch noch, aber ich glaube, der Spiegel hat es schon gemerkt. Er hat also geschrieben, dass der Islam aus sich selbst heraus integrationsfeindlich sei. Daraufhin hat Diekmann zurückgepulvert, das sei nun nicht die Meinung der Bild-Zeitung. Was Bettina Gauß in der Taz, wie ich finde, klug dahin kommentiert hat, dass Diekmann ansonsten die Hose runterließe gegenüber seinem Intimopfer Christian Wulff. Denn Wulff schreibt ja in seinem Buch, wegen seines Satzes, der Islam gehört auch zu Deutschland, der wiederum in Wirklichkeit ein Satz von Wolfgang Schäuble ist, wofür man aber lieber Christian Wulff verhauen wollte. Wegen dieses Satzes hätte die Bild und hätte Springer und hätte der konservative Teil seiner eigenen Partei ihn fertig gemacht. Also musste Diekmann jetzt reagieren, sonst hätte er im Prinzip gesagt, ja, der Springer-Konzern drischt auf den Islam ein und deswegen haben wir Wulff fertig gemacht. Das war einfach Selbstschutz, was Diekmann da vorgeführt hat. Aber dadurch, dass er jetzt gesagt hat, auf eine Art, der Islam gehört zur Bild-Zeitung, um die Ja. Taz mal zu zitieren, ist Wulff damit jetzt nicht vollständig rehabilitiert, juristisch und publizistisch? Und könnte er jetzt nicht sein angestammtes Amt einfach wieder besetzen und dieser Interimspräsident? Es gibt diese Forderung, da ja durchbezahlt wird, also er hat ja da einen Lohnfortzahlungsanspruch, Wulff, den er auch wahrnimmt. Also wenn wir den schon bezahlen nach Beamtenrecht, dann müsste der nach so einer Beurlaubung, nach einem Freispruch, so macht man das ja bei Beamten, müsste der eigentlich wieder in seinen Job zurückkehren. Und bei dem, was Gauck redet, schlimmer könnte es nicht werden, wenn Wulff wieder mitmacht. Das Interessante an dieser Springer-Geschichte finde ich persönlich, dass es kein abschließendes Votum gibt. Normalerweise würde jetzt ein Döpfner oder eine Frau Mohn sagen, so, und jetzt spricht mal der Kuchen und die Krümel schweigen. Und die Haltung unseres Hauses zum Islam ist, wie übrigens gegenüber Israel ja sehr eindeutig, gegenüber den jüdischen Deutschen, über den Juden in der Welt, sehr eindeutig im Redaktionsstatut festgelegt ist, dieses Loch, dieses schwarze Loch, was da entstanden ist. Der eine sagt so, der andere sagt so, und offenbar kann Islam Hass und Islamtoleranz, beides bei Springer existieren, das irritiert. Meinungspluralismus. Ja, ist das eine Meinung, wenn man Menschen wegen ihrer Religion humane Eigenschaften abspricht. So gesehen natürlich dann wieder nicht. Ich möchte gar nicht immer recht haben, es passiert mir. Idiotie-Pluralismus. Medien. Apropos große Verlagshäuser und merkwürdige Menschen. Thomas Middelhoff, was ist das eigentlich für ein Mann? Finde, also erstmal, dass diese beiden Konzerne Bertelsmann und, ich habe eben Les Mohn gesagt, ich meinte Friede Springer. Bertelsmann und Springer noch am besten dastehen in dieser Umbruchzeit. Da muss noch eine Doktorarbeit drüber geschrieben werden, Management by Widow. Also hochgeheiratete Sekretärinnen machen das besser als alle Manager zusammen. Scheiße, Wie kann das sein? Also es gibt noch Modelle wie, dass die Mitarbeiter es gleich selber machen, wie beim Spiegel, oder dass es die Leser selber machen, wie bei der Taz, oder dass es die Witwe macht. Das sind die bestfunktionierenden Medienunternehmen in Deutschland. Middelhoff ist ein super Beispiel dafür, dass er schnell noch rausgeflogen ist bei Bertelsmann, bevor er eine Aktiengesellschaft rausgemacht hat. Dann wäre Bertelsmann abgeraucht. Das hat er dann stattdessen bei Quelle, Karstadt, Gedöns, Arcandor gemacht, ist abgeraucht Und nun hat er sich, wie sich gerichtlich erweist, die Taschen furchtbar voll gemacht, die Konten sind gesperrt und er sagt, er kann an seine eigene Kohle nicht ran. Und ja, es fällt einem schwer, auch wenn man an Esser bei Mannesmann denkt, diese Leute, die tatsächlich eben nicht ein Unternehmen leiten, sondern den Geldstrom eines Unternehmens, den Wert eines Unternehmens in die Taschen von Anlegern leiten, ohne Rücksicht auf Verluste bei den Mitarbeitern. Das ist das, wo dann immer der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung sagt, 95% der deutschen Wirtschaft bestehen aus Mittelstand, zum Glück. Sonst würden wir ausschließlich von so Pappnasen wie Herrn Middelhoff regiert. Verantwortungslose Habgierlinge, um es freundlich zu sagen. Man soll ja Menschen nicht nach ihrem Aussehen beurteilen, aber wo du gerade Esser nochmal nanntest, Middelhoff und Esser, so, die haben auch irgendwie so ein Typ Mensch, oder? So die auf dem Schulhof immer abseits standen, wo man mit Tornister zwischendurch mal im Klo. Die Sorte Leute sind das dann. Wir dürfen dabei sein bei der Geburt der später als legendär bekannten Heinzerschen Hackfressentheorie. Ich freue mich. Mich berührt das. Du hast doch die Funke Mediengruppe noch am Zettel. Ja, das ist, können Watz. Wir hier eigentlich mitschleifen, ne? Watz halt. Die haben jetzt, glaube ich, den letzten Journalisten rausgeschmissen, den Reiz, der von Fokus kam, vorher Rheinische Post, und sagen, das bisschen Journalismus können die Verlagsmanager, die Kaufleute noch mitmachen. Ja, und ansonsten haben sie sich so von allem getrennt, was noch da ist, und kooperieren jetzt auf merkwürdigster Ebene, also in den ganzen Dörfern, wo es früher zwei Zeitungen gab, oder zwei Lokalteile, wo man so sagen konnte, okay, es gibt immerhin den einen und den anderen und in der einen Region ist mal die Zeitung besser und in der anderen die andere. Also ich zum Beispiel bin ja in Dienstlaken am Niederrhein groß geworden, habe für die Rheinische Post gearbeitet, damals sehr bewusst, weil die Rheinische Post da eben die bessere Lokalredaktion hatte. Ach, du bist von CDU-Hansel. Ja. Genau, sieht man doch. Und ja, tatsächlich werden die jetzt von ein und derselben Redaktion werden jetzt beide Lokalteile befüllt. Ist hier in Dortmund auch so. Wir hatten bis vor kurzem drei Zeitungen, WR, Rundnachrichten und die WAZ, mit drei Lokaltagen auch. Und inzwischen ist die WAZ weg und die WR erscheint noch. Ja, da ist der komplette Inhalt kommt aber aus den Ruhrnachrichten. Und wenn ich am Wochenende einkaufen gehe im Supermarkt, steht ein Stand von Ruhrnachrichten und ein Stand von BR und wollen mir ihre Abos an. Ich lache mich immer kaputt. Ich sage, was? Ich nehme beide. In Bochum machen jetzt, Bochum und Witten machen die Ruhrnachrichten jetzt dicht, weil die paar tausend Abonnenten, die da noch haben, es ist eh absehbar, demografischer Wandel. Ja, wir sind zehn ja selber Jahre, schuld, sind die weil alle tot. Die richtigen Top-Informationen kriegen die Leute sowieso hier im Podcast von Lucky und Fred. Richtig. Ja. Ist es drucken? Genau. Ich habe schon drüber nachgedacht, einfach selber im Internet so Lokaljournalismus anzufangen. Viele das Kollegen, die bei der WR zum Beispiel arbeitslos geworden sind, machen das. Da gibt es einen Nordstadt-Blogger, einen Kollegen Alex Völkel. Das ist interessant. Die Ruhrbarone. Das ist ein bisschen die Konkursmasse der Taz Ruhr, aber eben auch ja, Stefan Laurin, feiner Kollege. Und die Ruhrbarone sind unter den Top 10 journalistischen Blogs in Deutschland. Ja, und es gibt eben auch eben auf dieser politischen Ebene mit Hintergründen und sowas gibt es sehr viele Themen, die ja von den Lokalzeitungen, selbst wenn sie noch da sind, teilweise überhaupt nicht beackert werden. Und auf der anderen Seite, so im Lokalen, was Kultur und sowas angeht, kann man ja auch die Leute gut mit unterhalten, also das Interesse ist, glaube ich, da und das Publikum ist auch da und die allermeisten Leute lesen halt auch keine Zeitung mehr, muss man ehrlich sagen. Also vielleicht einfach tatsächlich dicht machen und diese Arno Funke Mediengruppe arbeitet ja auch schon mit, hat der Springer Gruppe ja größere Anteile ihrer traditionellen Programmzeitschriften und sowas alles abgeluchst. Mhm. Und konzentriert sich auch auf ganz andere Sachen. Und was Lokaljournalismus angeht, denke ich, versuchen die gerade noch abzumelken, was noch geht. Und dann machen die da alles dicht. Naja, die machen ja vor allen Dingen, es gibt ja diese Anzeigenblättchen, die man umsonst bekommt. Und für viele Menschen ist das eine Zeitung. Right or wrong. Die freuen sich auch auf diese in Folie eingeschweißte Sonderangebotsversammlungszeitung. Und da hat man früher gesagt, die machen jetzt die Qualitätszeitung kaputt. Wenn man ins Impressum guckt, werden fast alle Gratiszeitungen, die ich hier in Dortmund in Briefkassen bekomme, bei der WAZ gedruckt. Also die WAZ bringt sich da einfach offensiv selber mit um, indem sie sagt, ihr könnt eine Qualitätszeitung kaufen, da steht dann aber nur Ruhrnachrichtenkrempel drin, oder ihr kriegt eine Zeitung umsonst, da verdienen wir dann auch mit. Du lockst so ja die Anzeigenkunden aus der Qualitätszeitung in die Schrottzeitung. Wenn sie es selber so machen, sollen sie einfach ruhig sein. Das Merkwürdige ist, dass diese Schrottzeitung in vielen Fällen tatsächlich mittlerweile journalistisch besser aufgestellt ist und mehr Informationen liefert als die eigentlichen Lokalteile. Naja, sie machen es so, wie die Lokalteile es früher gemacht haben, dass der Vorsitzende der Bürgerinitiative im Büro stand und sagte, druck das hier. Manches muss man redigieren, aber bei anderem... Hast du noch Zeitungen, also auch überregionale im Abo? Nur, ich habe Taz und Frankfurter Rundschau. Ich habe keine lokale Zeitung hier, weil das ist zu viel Lesen für zu wenig Substanz, leider. Früher bei der WR war das anders. Der alten WR, der Sozi-WR. Ich habe Freunde, die arbeiten für die Lokalzeitung. Das reicht dann einmal mit den Bier trinken zu gehen. Da weiß ich dann auch mehr, als in der Zeitung steht. Ja, absolut. Du hast Freunde? Ja. Das kannst du dir abschminken, du bist jetzt Vater. Innenpolitik. Die SPD ist in den Wahlkampf gegangen mit dem Versprechen flächendeckender Mindestlohn in allen Bereichen sofort. Ja. Jetzt sieht es so aus, dass es irgendwann in einer nicht ganz so fernen Zukunft einen weitgehend flächendeckenden Mindestlohn in vielen Branchen geben könnte. Braucht man die SPD noch? Also vor der Wahl war das ein Postulat von Frau Merkel. Das war ein cooler Move. Das ist etwas, was die CDU sowieso will, zu sagen, Mensch, SPD, das könntet ihr doch mal fordern und wir gucken dann ganz traurig, wenn ihr das durchsetzt. Dann kommt ihr auf keine anderen dummen Gedanken. Das alles hat zu tun mit der epochalen, brachialen Schwäche dieser alten Tarifpartnerschaft, Gewerkschaft und Arbeitgeberverbände oder Unternehmensverbände. Die sind offenbar weitgehend nicht mehr in der Lage, Tarife zu bestimmen. Also in diesen Bereichen wie, weiß ich nicht, Kellner oder Wachdienste oder Zeitungszusteller in diesen Schwachlohngruppen. Wenn der Staat einmal über diese Linie geht und sagt, wir, Staat, entscheiden über die Löhne, dann, nenne es paranoid, aber ich warte auf die Konjunkturdelle, wo die Arbeitgeber sagen, dann muss es aber auch einen Höchstlohn geben. Staat, leg mal den Höchstlohn fest. Und spätestens dann kommst du in Teufelsküche. Und was die SPD, das war ein kluger Schachzug, es die SPD machen zu lassen, weil es gegen die Interessen der Gewerkschaftsbewegung geht. Und die starken Gewerkschaften, IG Metall, haben sich ja lange gesträubt, weil sie sagten, das ist doch unser Job in der Tarifpartnerschaft oder auf einem Tarifkonflikt, notfalls mit Streik und allem, bessere Löhne durchzusetzen und uns nicht das vom Staat vorschreiben zu lassen. Die Grenze wurde bei der Gelegenheit euphorisch von der SPD geschreddert, die sich dafür sogar noch feiert. Und gleichzeitig gab es eine Diätenerhöhung im Bundestag. Ach, du bist so populistisch. Boah. Die dein Freund Jockel Gauck verhindern wollte. Na, es gibt ein Verfassungsgerichtsurteil, das sagt, es soll keinen Automatismus geben, sondern das Gemeinte ist, die Abgeordneten müssen sich bekennen, die müssen öffentlich sagen, wir greifen in die Kasse. Und an dem Verfassungsgerichtsurteil hat die Politik jetzt 35 Jahre rumgelitten. Und hat immer wieder, egal was sie gemacht hat, auf die Fresse bekommen, auf die Finger bekommen. Und nun sagen sie, es gibt keinen Automatismus, sondern wir beschließen alle 4 Jahre neu, dass es danach einen Automatismus gibt. Nämlich eine Kopplung an die Richtergehälter. Da sagt Gauck, und ich denke, dass die Juristen im Bundespräsidialamt das sagen, das ist ziemlich genau das Gegenteil vom Verfassungsgerichtsurteil, was da gebastelt wurde. Und es ist sogar ein bisschen hundsfettisch zu sagen, es gibt keinen Automatismus, weil wir den Automatismus jedes Mal beschließen. Und ich wäre mal nicht so sicher, dass das vom Bundesverfassungsgericht Bestand hätte. Das heißt rein formal juristisch wieder. Rein nix. Formal. Ich ehrlich, nix mit wir haben hier eben über die Middelhoffs und die Essers gesprochen. Nicht, dass ich solche Irren im Parlament sehen möchte, aber das ist tatsächlich nicht sehr viel gemessen an dem, was man sich von Abgeordneten wünscht, was die verdienen. Es ist viel gemessen am Hartsatz, ja. Es gibt ja dann auch immer diese Diskussion um Nebeneinkünfte. Ich habe jetzt gelernt, dass offensichtlich angezeigt wird, zum Beispiel bei Landwirten, es gibt viele Landwirte, die im Bundestag sitzen, vor allem in den Reihen der CSU, dass bei Landwirten offensichtlich dann quasi der Umsatz des Betriebs eingerechnet wird in die Nebeneinkünfte. Und der Umsatz? Der Umsatz, ja. Das ist Gaga. Also so haben sie es selbst dargestellt. Das wäre schön, wenn der Umsatz der Profit wäre, ne? Ja. Gau-Peter Weiler hat ja damals spektakulär seine Mandantschaft vermietet, als er in den Bundestag ging. Da gab es dann Radau darf ein Rechtsanwalt das, dass er seine Mandanten einer anderen Kanzlei gibt und dafür dann eine Apanage bezieht. Darf man. Und verdient trotzdem noch 1 Million im Jahr. Als Folklore-Darsteller oder... Hat der eine Comedy irgendwo? Ist mir das entgangen? Der zieht ja regelmäßig vor irgendwelche Gerichte. Ja, das ist Comedy. Und den Nebelwechsel zu Rheinmetall. Tschüss. He's coming home, he's coming, Niebels coming. Ich muss jetzt noch mal kurz überlegen, ob wir erklären, wer Dirk Niebel war. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich selber nicht mehr wusste. Ja. Irgendwas mit FDP. Die Niebelgranate, ja, weltberühmt dafür, dass er das Entwicklungshilfeministerium so lange abschaffen wollte, bis er sein Chef wurde, es dann dufte fand, komplett mit CDU mit FDP zugespammt hat, also alle möglichen Jobs an Parteifreunde vergeben hat. Und dann war noch die Sache mit dem Teppich, daran kann ich mich noch erinnern. Er hat in der Dienstmaschine Teppiche geschmuggelt. Das ist das, was von der FDP bleiben wird. Ja. Ich habe eine SMS bekommen. Du hast jetzt so ein cooles neues Handy, ne? Ich habe ein iPhone. Voll der iPhone. Beim Übertrag, das ist übrigens, so sieht das dann in 18 Jahren aus. Schön. Meine Tochter. Ah, du hast da einen Jungen. Ja. Kann ja auch mal einen Jungen zeigen. Das kann man alles machen mit diesem. Oh, super. Also das wird unsere Hörer jetzt aber mal freuen. Ich zeig dir jetzt mal Fotos, ne? Nein, wo ist es denn? Wo ist es denn? So, jetzt du. Kinderfotos. Kinderfotos. Oh. Ich muss mal alles rausschneiden nachher. Küppersbusch. Hallo. Das ist schon der dritte irre Anruf heute. Eben kriegte ich immer Radio vorgespielt. Hallöchen. Ja, liebe Hörer, was Sie nicht sehen konnten, soeben hat das Telefon geklingelt, Herr Küppersbusch ist drangegangen, das haben Sie noch gehört. Und was war? Es war die Bitte um einen obszönen Anruf. Also es gibt entweder du rufst irgendwo an und stöhnst oder du kriegst da einen Anruf und musst raten, soll jetzt mehr so in Richtung SM gehen oder mir kommt's gleich, dann muss man das machen. Sonst hast du eine Versicherung gekauft. Was wollten wir eigentlich? Warum sind wir hier? iPhone. Du hast jetzt auch so ein iPhone. Kommst du damit klar? Das hat beim Übertrag vom Nokia sind sämtliche Adresseinträge, 1200 Stück verschwunden. Das muss ich jetzt händisch immer nachtragen. Oder ich kriege zum Beispiel eine SMS von Lukas, kriege aber nur eine Nummer angezeigt und weiß nicht, von wem die SMS ist und muss dann so eher Genscher-Style antworten. Ja, freue mich, danke. Oder so, ohne dass es peinlich wird, erfragen, wer zum Teufel schreibt mir da eigentlich. Und dann habe ich viele schöne Nahtoderlebnisse beim Autofahren, weil ich konnte früher blind SMS schreiben auf der Nokia-Tastatur. Das hat jetzt theoretisch, hat dieses Handy so eine Diktierfunktion, ne? Ja. Wenn du das da drauf schreibt drückst, einen Scheiß. Ja. Das schreibt eine Scheiße. Wobei die Nachricht, die ich dir vorhin geschickt habe, kam aus meinem... Ja, also wir können es jetzt mal machen. Hallo, lieber Lukas, Ausrufungszeichen. Wenn ich jetzt spektakuläre Fremdwörter wie zum Beispiel Desoxyribonukleinsäurestreifen sagen würde, machte das Mobiltelefon daraus einen erhabenen Hackepeter. Herzlich, dein Friedrich. So, und jetzt lesen wir die Scheiße vor. Jetzt denkt er erstmal eine halbe Stunde nach. Hallo lieber Lukas, wenn ich jetzt spektakuläre Fremdwörter wie zum Beispiel Desoxyribonukleinsäurestreifen sagen würde, machte das Mobiltelefon daraus erhabenen Hacke, neues Wort Peter, herzlich dein... Scheiße, der kann das. Es ist Beweis gescheitert. Ich schick's dir mal. Ja? So. Dann kann ich gleich ganz überrascht tun, wenn mein Telefon hier... Kannst du es nochmal vorlesen? Mal gucken, vielleicht ist was auf dem Weg kaputt gegangen. Ah, ich glaube, es ist schon da. In eigener Sache. Sag mal, was steht eigentlich in deinem Wiki-Eintrag? Da steht zum Beispiel ein Geburtsdatum drin, für das es überhaupt keinen Beleg gibt, was ich spannend finde, weil das muss ja eigentlich alles immer belegt werden in der Wikipedia und es gibt dann immer große Diskussionen. Ist es nicht. Und ist es denn richtig? Ja, das sage ich doch jetzt nicht. Ah, okay. Ich war da ganz oft verheiratet bei Wiki. Und? Bist du aber gar nicht. Sage ich jetzt nicht. Man hat da als Betroffener wenig Chance, ne? Dann, also ich am Anfang habe ich dann naiv da reingeschrieben, das stimmt nicht, das war anders, die Zahl stimmt nicht und das stimmt nicht. Und nächsten Morgen war alles wieder wie früher. Ne? Das hat man keine Macht. Nee, man hat auch so ganz merkwürdige Informationen. Also bei mir steht zum Beispiel drin, dass ich Anfang der Nullerjahre als Regular einer Harald Schmidt Fan News Group in Erscheinung getreten bin. Mhm. Regular, das muss ich meiner Mutter erklären, muss ich meiner Frau erklären und muss ich meinem Sohn erklären, mir was auch. Das ist. Was ist das? Das sind so Menschen, die regelmäßig in so Internet-Diskussionsgruppen im Usenet unterwegs waren. Also eine sehr fremde Welt heutzutage. Also quasi die Vorläufer von Webforen. Also Nerds. Ich habe neulich in der Recherche das Munzingerblatt, will ich immer noch sagen, so hieß das früher, bevor es Wiki gab, das Wiki von Siegfried Kauder gelesen. Und da ist, glaube ich, die CDU-Ortsgruppe einmal drüber. Bisher dachten wir, der ist geopfert worden, der Volker-Bruder, weil er sich sehr vehement als Rechtsausschussvorsitzender für eine Unterschrift Deutschlands unter dem Transparenzabkommen und dem, ja, wie soll man das nennen, Anständigkeitsgebot für Abgeordnete eingesetzt hat. Aber da muss es irgendjemand geben von Seiten der CDU, der sagt, der war böse, da ändern wir mal das Wiki. Da musst du dich den ganzen Tag mit beschäftigen wahrscheinlich und 10 falsche Identitäten haben, unter denen du dann im Wiki rummobst. Mach doch. Gibt es irgendwas, was du gerne ergänzt hättest? Es ist ja immer eine schöne Selbsterfahrung, wenn man liest, was andere über einen schreiben. Man sagt, komisch, so hätte ich mich jetzt gar nicht gesehen. Aber dann kommt die nächste Schwelle, jetzt will ich da das auch noch selber ändern oder so. Und wahrscheinlich muss man es einfach an sich vorbeirauschen lassen. Wenn wir ehrlich sind, ist ja hier die Diskussion, unsere Wikipedia-Einträge haben nicht das drin, was wir gerne hätten, auch jetzt so als Cocktailparty-Gesprächsthema. Eitler Schleim. Ja, man navigiert sich ja, glaube ich, schon sozial ein bisschen ins Aus, wenn man das hier irgendwie... Ja. Zu guter Letzt. Was erwartest du dir von dieser Legislatur jetzt noch, nachdem die Big Points abgeräumt sind? Mütterrente, Mindestlohn und ja, Maut ist im Sommer noch. Ja, ich habe jetzt erstmal gelesen, dass das so mit Kita-Plätzen und grundsätzliches Angebot und sowas verschoben wurde auf, bis mein Sohn wählen kann. Wie lange geht diese Legislatur? Es ist immer noch quälende 3 Jahre. Ich warte da auch drauf. Wir haben ja deswegen jetzt schon vor lauter Verzweiflung statt Tagesschau, was wiederkommt, wenn wieder Wahl ist, ein tolles Projekt aufgelegt, wo der Lucky auch moderiert und ich Beiträge machen darf. Also so langsam kommt doch Ordnung in die Welt. Das heißt Pro Bono und das findet ihr im YouTube Pro Bono Kanal und das ist toll. Irgendwann schaffen wir es auch mal öfter als eine Woche. Jede Woche. Ja, das macht Spaß. In der Woche Zwier ist der Weiber Zier. Ist von wem? Wilhelm Busch. Richtig, Martin Luther. Die beiden großen deutschen Religionsgründer. Wenn es eine Kirche gäbe, die Wilhelm Busch gegründet hätte, ich wäre drin. Freunde, das war Lucky und Fred, der lustige Podcast mit Lucky und Fred, ja. Wie der Name schon sagt. Wir bedanken uns bei Peter Urban, der hier neben uns steht und immer wieder auf Kommando diese Ansagen hier reinbrüllt. Urbi, super, danke. Ihr könnt Fans werden von Lucky und Fred auf Facebook. facebook.com/Lucky und Fred. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Mir unter Einheinser und dem Fred und seiner Firma unter Probono TV. So ist es. Und schon angesprochen bei YouTube und bei Facebook auch aktiv Probono TV. Ja, da kann man den Lucky auch sehen. Kann jetzt nur ich. Nichts gegen Podcast, aber... Bis in bestimmt 4 Wochen. Ja, wir versuchen es diesmal einfach wieder in den normalen Rhythmus. Im September sind wir wieder da. Wenn er nicht wieder ein Kind kriegt, das weiß man bei dem nie. Vielen Dank, auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Danke, Lucky. Danke, Fred. Lucky und Fred. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.